Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Und hier ist der Mann, der auch nachts immer eine Tagescreme aufträgt. Ich sag Re und ihr sagt Nee, hier ist René. Ja, hallo Stefan, danke für die nette Begrüßung. Ja. Und auch von mir ein herzliches Willkommen an den digitalen Empfangsgeräten da draußen an diesem wunderschönen 11. März 2021. Und na, ja, was denn darf ich da nehmen? Naja, vorhin ging kurz die Welt unter, zumindest bei mir. Das ändert nichts daran, dass heute der 11. März ist. Nein, aber das stimmt. Weil es zu dritt einfach mehr Spaß macht, auch heute wieder mit dabei, unser Dauergast, eine feste Installation dieses Podcasts. Herzlich willkommen, Marc. Hallo, liebe Freunde der leichten und besseren Unterhaltung. Ich grüße euch. Grüße auch danach draußen an, wie René immer sagt, den digitalen Empfangsgeräten. Ich bin bereit, lasst uns loslegen. Ja, wie geht's euch? Och, den Umständen entsprechend. Welche Umstände? Was haben wir denn für Umstände? Tja. Ja, so können wir gratulieren, Marc. Möglicherweise. Ihr dürft mir dazu gratulieren, dass ich es nicht schaffe, Selbsttests zu besorgen. Ihr dürft mir dazu gratulieren, dass ich das in der letzten Folge angesprochene technische Problem an meinem TV gelöst habe mit eurer Hilfe. Applaus, Applaus. Und ansonsten. Endlich kann er sich die Scheiße, die im Fernsehen kommt, aufnehmen. Tja, das hast du gesagt. Aber ich sage nur, warum nicht? Richtig. Weil es geht. Genau, weil wir es können. Ja, dann sag doch nochmal, resümiere doch nochmal kurz. Marc hat ja berichtet von einem, der Fernseher war nicht neu, oder? Doch, war der neu? Der Fernseher ist neu. Der war auch neu. Genau, den Fernseher habe ich mir extra deswegen gekauft, damit ich dann mit einer angeschlossenen USB-Festplatte oder einem USB-Stick irgendwie Sendungen aufnehmen können würde. Das hat aber nicht funktioniert und mit eurer Hilfe habe ich es geschafft, den Fehler zu eliminieren. Es war einfach nur die Vorformatierung, die musste geändert werden. Und wer hat's gewusst? Im Zweifelsfall der Stefan. Der Stefan, natürlich. Dankeschön. Wenn wir ein technisches Problem haben, dann ist das nie unser Problem, sondern Stefan seins. Das wird immer gleich ausgelagert. Aber ich muss ja mal sagen, ist natürlich ein scheiß Fernseher, wenn der das nicht alleine kann. Hier muss noch eine Glühbirne gewechselt werden, also wenn du mal Zeit hast. Naja, ich kann ja mal drauf gucken. Um das Thema noch ganz kurz abzuschließen und den Sack dann auch endgültig zuzumachen, alle Leute da draußen, die das hören und möglicherweise ein ähnlich gelagertes Problem haben, ich habe einen USB-Stick und eine USB-Festplatte hatte ich gekauft und beide waren vorformatiert mit dem alten PC-Dateisystem FAT32. Was der Fernseher aber wollte, war eine NTFS-Vorformatierung, was insofern Blödsinn ist, weil der Fernseher nämlich das gesamte Speichermedium selbst nochmal umformatiert und dadurch sicherstellt, dass das Speichermedium danach, nach einer Aufnahme, nicht mehr an handelsüblichen PCs oder Macintosh-Computern benutzt werden kann, sondern nur noch an diesem Fernseher. Nach der NTFS-Formatierung läuft er schon nicht mehr am Mac. Ja. Das kann der Mac nämlich nicht. Na, nicht aber es liegt vielleicht auch an dem Stick, den du gekauft hast. Nein. Ne? Weil andere Sticks funktionieren ja auch sowas, vermutlich. Nein. Ich habe ja diverse ausprobiert. Wie ich in der letzten Folge ausgeführt habe, Stefan, einfach nochmal reinhören, gerne Bezug nehmen. Tja. Gut. Batsch, da also die Watsche bekommen. Diesen Hersteller wirst du nicht mehr nehmen, hoffentlich. Och, ich bin da nicht so nachtragend. Der hat doch dieses tolle Licht. Genau. Du bist ja nicht so nachtragend. Philips Ambilight. Na gut. Ich stehe drauf. Hey, zur Not, Marc, kaufst du dir einen Samsung-Fernseher, machst dir einen LED-Streifen hinten ran. Genau. Bei dir hört sich das immer alles so einfach an. Ja, genau. Ich hänge mir die Taschenlampe am besten nochmal. Ihr Blasen. Wie gesagt, Marc, Ich kann nicht beruhigen, also ich kenne es aus eigener Erfahrung von anderen Herstellern, die haben diese Probleme nicht, also ja, sehr merkwürdig. Vielleicht wird es ja noch gelöst durch ein Firmware-Update. Gut, schauen wir mal. Damit Problem gelöst. Genau, kommen wir zu etwas vollkommen anderem, möglicherweise etwas wichtigerem. Habt ihr was auf der Pfanne? Oh. Okay, da kommt nichts von euch, Stefans, dann sage ich, komm. Wo sind Nein, die Selbsttests? Baby. Selbsttests? Die Selbsttests. Meinst du IQ-Tests oder? Nee. Nein, diese wie heißen die? Das ist mir jetzt Corona, so doof. Corona, schon mal gehört? Ach Marc, wir wollten doch mal eine Sendung ohne Corona machen. Nee, du wolltest jetzt eine Sendung ohne Corona machen. Jetzt kommst du gleich am Anfang. Ja, das ist aber wichtig. Das ist auch wichtig für die Leute da draußen, weil ihr werdet euch daran erinnern, wenn ihr die Folge hört, am 11. März, wenn diese Folge erscheint, da gab es irgendwie kaum Selbsttests irgendwie zu kaufen. Es wurde an Filmfunk und Fernsehen. Oh, du hast schon welche, René? Nein, diese Sendung erscheint nicht am 11. 15. März, sondern erst am 15. Aha, und warum haben wir denn vorhin 11. März gesagt? Ach so, weil da die Aufzeichnung ist, alles klar. Whatever. Kommen wir zum Punkt. Ja, Marc, ist erst die 54. Sendung, ist nicht so schlimm. Selbsttests. Die Routine kommt das noch. Die soll es doch geben in den Discountern, in den Eischlägen und bei der handelsüblichen Apotheke meines Vertrauens. Und das habe ich jetzt schon diverse Male ausprobiert, weil wir brauchen in unserem Haushalt dringend einen Selbsttest, weil jemand, wir nennen keine Namen, möchte gerne zur Kosmetik gehen. Und dort wurde gesagt, ja, Sie können gerne vorbeikommen, aber Sie müssen einen frischen Selbsttest irgendwie mitbringen. Der sollte natürlich möglichst negativ sein. Ist klar. So, wo kommen die Selbsttests alle her? Ich sage es euch und ich sage es auch den Leuten da draußen, ihr müsst nicht weitersuchen, denn ich habe den gesamten Markt aufgekauft. Ich dachte mir, die erste Million ist die schwerste. Und warum nicht hier dieses Geschäftsmodell einfach mal verfolgen, einfach alles aufkaufen, den Preis in die Höhe treiben und sich dann richtig schöne goldene Nase verdienen. Also gebt mir noch 14 Tage, bis ich meine Schäfchen im Trocknen habe und dann werdet ihr auch in der Lage sein, an jeder Straßenecke quasi bei McDonald's in der Junior-Tüte Selbsttests für Corona zu bekommen. Im Moment ist schlecht. Weiß Jens Spahn davon? Niemand weiß davon. Außer wir drei und unsere drei Hörer da draußen. Ja, ich habe eine Rückfrage, Marc. Ja, bitte. Ja, ich habe dann auch eine Frage. Meinst du in dem Kosmetikstudio wirklich Selbsttests oder Schnelltests? Selbsttest. Werden die dort anerkannt, wirklich? Ja. Das ist ja mutig. Das ist interessant. Wo haben sie denn getestet? Im Po? Weil man hat doch beim Selbsttest gar keinen Beleg. Das ist ja das Problem. Der Beleg ist doch der Test selbst. Du kannst ja, nimmst du den mit? Na ja, steckst du in deiner Tasche? Ja, warum denn nicht? Kannst du doch machen. Vor Ort oder was? Also, okay. Du streifst ab am Rachen oder in der Nase vorne. Zack, rums. Dann kommt das Zeug zusammen mit etwas Flüssigkeit irgendwie auf diesen Selbsttest. Und der trocknet dann dort ein auf diesem Papier. Und dann hast du den Kontrollstreifen, der sich auf jeden Fall zeigen müsste. Und im Positivfall, danke Tina, jetzt habe ich auch ein Bier. Prost. Sehr schön. Es war alkoholfrei, seht es mir nach, aber. Naja, für die Sendung ist es ja okay. Macht ordentlich Spaß im Mund. Ach, herrlich. So, wie wollte ich meinen Satz beenden? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Du hast gerade beschrieben, wie der Selbsttest funktioniert. Ich habe eine Frage. Ist es dann nicht so, dass deine Kosmetikerin, wenn die sich den ganzen Tag so einen negativen Test zeigen lassen muss, irgendwann sagt, lasst mich mit eurem negativen Scheiß in Ruhe? Klar. Ich werde nicht was Positives. Freut sich, wenn jemand Positives reinkommt. Na sicher, wenn nicht. Yeah. Na, das musst du doch mal probieren. Du gehst hin und sagst, also ich habe einen Selbsttest gemacht. Hier, der war positiv. Ist das jetzt schlimm? Also man muss ja sowieso beim positiven Selbsttest musst du ja sowieso einen richtigen hinterher nehmen. Richtig. Also man muss aber auch dazu sagen, die Schnelltests, die es damals sage ich schon, die Schnelltests, die es im letzten Jahr gab, selbst die waren ja nicht so genau. Also ich kenne Leute, die haben einen Schnelltest gemacht, der war mal positiv, mal negativ, mal positiv und man wusste dann letztendlich überhaupt nicht, ob man jetzt erkrankt ist oder nicht. Ja, also ich persönlich finde das alles noch so ein bisschen merkwürdig, also noch nicht so richtig greifbar und natürlich noch alles neu und ich glaube, wir müssen da einfach noch ein bisschen abwarten, bis sich das eingependelt hat. Also, ja, aber Stefan, solange sich damit Geld verdienen lässt, ist doch okay. Das ist, ja, das die ist Wirtschaft, immer so eine Sache. Die Wirtschaft muss jetzt ein bisschen angekurbelt werden, wir haben eine harte Zeit hinter uns. Ja. Also. Naja, aber. Gut, also Marc, das heißt, du hast keinen Schnelltest, kannst deswegen nicht zur Kosmetikerin gehen und wirst uns mit deinem Gesicht dann die nächsten Wochen in dieser Form, wie wir es jetzt sehen, weiterhin. Der Pickel bleibt. Warum tue ich mir das an alle 14 Tage? Warum mache ich das eigentlich? Aber Marc, nächstes Mal kannst du dann, wenn so eine Ankündigung sind bei den Supermärkten oder bei den Discountern oder Drogerien, kannst du ruhig ausschlafen. Da musst du nicht um 6.30 Uhr direkt vor der Tür stehen. Das ist ein größeres Drama als damals bei den Nudeln und Klopapier. Also echt? Wirklich. Ja, aber die Zielgruppe ist nur ein bisschen kleiner, würde ich mal behaupten. Bitte? Nein. Also das glaube ich gar nicht mal. Also bei Nudeln und Klopapier war ich noch mit dabei, weil Selbsttest ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich muss auch nicht zur Kosmetikerin. Doch, das musst du. Aber wir wissen nicht, wann wir den Test noch und wo wir ihn überall brauchen. Ich habe gehört, in der Philharmonie wird es ein Konzert geben oder eine Veranstaltung, wird ja zwangsläufig ein Konzert sein. Und dort muss man einen negativen Test vorweisen. Ja, aber das sind doch dann aber nicht die Selbsttests, sondern Schnelltests. Ich weiß es nicht. Du, Stefan, es ist nicht überschaubar. Ich würde mal sagen, jedweder Selbsttest geht als Schnelltest durch. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie einen PCR-Test als Selbsttest kriegst, weil nur qualifiziertes Personal darf den durchführen. Oder? Doch schon. Nee, das gibt ja drei Stufen. Es gibt den Selbsttest, wie von dir beschrieben. Dann gibt es den Schnelltest, der mittlerweile in diversen Testzentren in Berlin zu machen ist. Auch in Apotheken. Und dann gibt es den PCR-Test. In Apotheken noch nicht. Doch. Nein. Das ist ja noch gar nicht. Ich war gerade eben in einer Apotheke. Die bieten dort für 30 Euro Schnelltests an. Für 30 Euro? Mhm. Aber ich denke, du kannst dich in einmal die Woche kostenlos testen lassen. Das kannst du auch. Das ist dann nämlich was anderes. Oder konntest du ihn kostenlos machen? Ich konnte überhaupt nichts machen. Achso, ja, du hast es nur gehört, oder? Nein, das ist das, was ich aus Filmfunk und Fernsehen weiß. Ach so, na. Also hier in Berlin eigentlich nicht, nee. Das kommt noch, soll noch kommen, sagen wir es mal so. Ich würde mal sagen, wir sorgen da noch für Aufklärung. Also, was ihr mitnehmen könnt, ist, es besteht komplettes Chaos. In eurem Bundesland sieht es vielleicht schon ganz anders wieder aus. Das nicht kann nur in dem Bundesland, offenbar ja sogar in dem Stadtbezirk. Ja, möglicherweise. No? Gut. Kommen wir, ja, bitte, Marc, bitte. Möchtest du zu dem Thema Test jetzt noch was sagen? Oder nein. Haben wir den Test jetzt bestanden? Super. Ihr habt den Test bestanden. Weil jetzt musst du mal ein bisschen die Zügel hier in die Hand nehmen und ein bisschen für Ordnung sorgen. Wir waren eben bei verschiedenen Stadtbezirken. Es gibt ein dickes Thema, was uns vor einigen Wochen ist, auch wieder ein Corona-Thema. Und das würde ich mal sagen, weil das ist Stefans Baby. Deswegen löst der dieses Thema jetzt mal auf. Es geht um die Schule im Lockdown. Genau, auflösen brauchen wir das ja eigentlich nicht, weil wir haben ja ausführlich darüber gesprochen in Folge 51, würde ich sagen. Wir haben jetzt endlich die Zeit gehabt, das Ganze ein bisschen aufzubereiten und zu dokumentieren für euch. Ihr könnt euch das jetzt angucken auf unserer Seite podcast.über.de. Dort gibt es auf der rechten Seite unter dem Logo einen Link zu den Ergebnissen. Und da könnt ihr alle Fragen nochmal nachlesen und sozusagen die Ergebnisse nachlesen. Und bei bestimmten Fragen haben wir natürlich auch so das Meinungsbild so ein bisschen wiedergespiegelt. Sehr interessant auf jeden Fall, gerade für Leute, die direkt betroffen sind, glaube ich, sehr lesenswert. Ja, vielleicht sogar noch interessanter für die Leute, die nicht betroffen sind, um mal zu sehen, wie Betroffene mit dieser Situation umgehen müssen. Hat sich eigentlich, muss man dazu sagen, jetzt auch nicht so mega viel geändert. Also Schule läuft gefühlt ein bisschen besser, aber es gibt immer noch genug Klassenstufen, die weiterhin 100% zu Hause lernen müssen. Ist es so, ja? Also ich ab nächste Woche oder so sind dann alle Klassen wieder in der Präsenz. Ich kann euch auf dem Laufenden halten. Also ich habe ich habe das Thema Grundschule, Oberschule, also zweite Sekundarstufe. Du hast ja in Abitur, allen Klassenstufen hast du Kinder. Und Mittelschule. Und in Mittelstufe hängt gerade ein bisschen, ja. Ja, naja. Aber abwarten. Wir gucken, jetzt haben wir, glaube ich, genug über Corona geredet, oder? Ich hoffe es. Ich möchte kein Wort mehr zu Corona hören. Sonst schmeiße ich hier hin. Nee, das legen wenn dann wir fest, Stefan. Ach so, okay. Nein, das sollte eine Überleitung werden zu einem anderen Thema. Genau. Da fangen wir an, das wären Fake News. Erzähl mal. Das wären nämlich Fake News. Fake News? Das sind Fake News. Erzähl mal. Aha. Ich weiß, was Marc hier geschrieben hat in unserem Produktionsplan sind Fake News. Also wir haben ja, die Woche ist ja viel passiert. Ein Bundestrainer im Fußball hat hingeschmissen. Ein Bundestrainer im Fußball. Und zwar der Bundestrainer. Ich wollte gerade sagen, es gibt nur einen. Also, es heißt, Jogi Löw möchte aufhören als Bundestrainer nach der bevorstehenden Europameisterschaft in diesem Jahr. Da kann ja jeder kommen. Tja. Und Jürgen Klopp will es danach nicht machen. Ich meine, das ist doch eigentlich die Meldung. So. Warum? Ja, wer soll es denn sonst machen? Was ist denn Klinsmann? Klinsmann. Ja, stimmt. Um Gottes Willen. Der ist auch noch im Gespräch. Klinsmann, der hat Hertha doch schon in den Himmel geschossen. Eben, besser geht's ja kaum. Nein, also. Das wird eine sehr spannende Sache, aber erst mal gucken. Ich sage ja insgeheim, wollte Jogi Löw einfach nur die WM in Katar boykottieren. Das habe ich auch schon gehört, aber ich denke, das ist eher die Fake News an der Stelle. Ja, das stimmt. Ja, also auf jeden Fall sehr spannend. Dein Konto ist voll. Ach, je, genau. Nein, also aus meiner Sicht eigentlich ein kurioser Zeitpunkt, weil er ist ja mitten in dem Umbruch gewesen und jetzt hin zu sagen, er hört auf, ist schon ein bisschen kurios. Mal gucken, also es wird spannend, es wird viel spekuliert, wer es am Ende wird, werden wir irgendwann mal erfahren und ich kann ehrlich gesagt auch keinen Tipp abgeben. Weil ich glaube, die gerade frei sind und die im Gespräch sind, die werden es einfach nicht. Zum Glück haben wir noch ein paar Monate Zeit. Fußball ist nicht wichtig, die wirklich wichtigen Themen sind, Bohlen schmeißt hin, hast du nämlich gesagt. Ja, und das sind Fake News. Das stimmt nicht. Ja. Bohlen schmeißt nicht hin, ganz klare Fake News. Bohlen wird hingeschmissen. Ach so. Offenbar ist die Entscheidung von RTL gefallen. Genau. Ach, da bin ich aber gespannt. Heute, ganz frisch, kam die Meldung. Ja, erzähl doch mal, was hat RTL gesagt? Warum schmeißen sie ihn raus? Die Sendung Dieter Bohlen sucht den Superstar wird demnächst ohne Dieter Bohlen laufen. Ja. Und auch das Supertalent. Das bedeutet, die müssen umbenannt werden, die beiden Sendungen. Warum? Dieter Bohlen sucht den Superstar und Dieter Bohlen sucht das Supertalent muss dann irgendwie anders heißen. So heißen die Sendungen nicht. Genau. RTL sucht den Superstar. Naja, also es kam schon ein bisschen überraschend, aber aus meiner Sicht, also die Formate sind doch ausgelutscht, oder sehe ich das falsch? Nein. Also sie sind nach wie vor sehr erfolgreich, aber... Nicht bei mir. Ja, gut. Okay, der Maßstab Stefan hat gesagt, ihm gefällt es nicht mehr, deswegen muss es abgesetzt werden. Zumindest mit der aktuellen Besetzung. Weil das ist nämlich auch noch der Punkt. Die Sendungen, die Serien an sich, die werden nicht abgesetzt, sondern es gibt eben nur eine neue Mannschaft. Dieter Bohlen wird nicht mehr dabei sein. Das heißt noch lange nicht, dass DSDS und das Supertalent abgesetzt werden. Denn im Prinzip laufen die Dinger noch. Klar, in den letzten paar Jahren haben die Zuschauerzahlen etwas abgenommen. Oder sagen wir ruhig, sie haben etwas stärker abgenommen. Aber das kann viele Faktoren haben. Also erstmal das ganze Format, das läuft einfach schon so lange, dass es kein Wunder wäre, wenn es ausgelutscht ist. Und außerdem hat sich auch das Nutzungsverhalten des Wald- und Wiesen-Fernseh-Zuschauers ja auch geändert. Die Leute gucken heutzutage einfach nicht mehr so viel Fernsehen und machen lieber Video on Demand. Netflix, Amazon Prime. Richtig, und so weiter. Wenn du bei RTL irgendwas on demand sehen willst, dann muss das schnell sein, weil TV Now ist im Gegensatz zu den anderen Mediatheken, die es so gibt in der deutschen Fernsehlandschaft, schnell im kostenpflichtigen Bereich. Ne? Irgendwie die letzte Folge kann man immer gucken. Da sind ProSieben und Co. ein bisschen innovativer in meinen Augen unterwegs, aber RTL muss halt auch gucken, wo sie das Geld herbekommen. Und ganz ehrlich, meine Fachmeinung dazu, was die Enthauptung Dieter Bohlens im Kontext dieser Sendung betrifft. Also ich finde es schon ziemlich krass, weil ich finde, dass Dieter Bohlen die Sendung extrem geprägt hat und extrem das Gesicht dieser Sendung ist. Und mich würde es nicht wundern, wenn da sowas passiert wie bei Wetten, dass damals, wo man eine Ablöse für Thomas Gottschalk gesucht hat. Ich bin sehr gespannt. Also entweder wird's Gottschalk löst, wie hieß der davor? Oh. Wolfgang Lippert? Nee, Frank Elstner? Nein, genau. Entweder wird sowas wie Gottschalk löst Frank Elstner ab Oder es wird sowas wie Lippert löst Gottschalk ab. Und dann kann RTL sich schon mal überlegen, wie sie den Sendeplatz zukünftig füllen. Ich finde es eine mutige Entscheidung, aber RTL ist sowieso nicht so einer meiner favorisierten Sender. So, wir müssen mal kurz, wir haben ja gerade ein technisches Problem, wir müssen mal neu abnehmen, weil der Marc ist aus unserer Dreierkonferenz geflogen. Warum auch immer. So, den müssen wir jetzt mal wieder dazu holen. Vielleicht kann René ja kurz mal erklären, wie wir heute aufnehmen. Genau, also, wie schon in der letzten Sendung, nehmen wir nicht nur mit Ton, sondern auch mit Bild auf. Das heißt, diesen Podcast gibt es auch bei YouTube. Sucht einfach mal nach irgendwas ist doch immer Podcast, Folge 54. Dann müsstet ihr relativ schnell auf unser Video stoßen. Ja, und da seht ihr quasi unsere drei Gesichter, aber die kennt ihr ja eigentlich auch schon. Ganz genau. Ist ja wie Dieter Bohlen, sind wir ja quasi für euch. Ne? Ja. Nein, so, wir haben es gelöst. Marc ist wieder da. Wir hören und sehen dich. Super. Eine Panne in der Live-Sendung. Oder in der Pseudo-Live-Sendung. Das kommt in der besten Fernsehung. Applaus! Herzlich willkommen zurück, Marc. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ihr das Problem so schnell gelöst habt. Ich dachte, ich müsste jetzt hier 2 Tage sitzen. Ja, gut, aber da merkt man auch gleich, für welche Themen sich der Marc interessiert und wofür nicht. Dann genau, wo er gleich abschaltet hier. Lassen wir Dieter Bohlen sein. Ja. Na, wir sind gespannt und ich gebe René da recht. Also es kann in die eine Richtung gehen, dass es nochmal eine Beflügelung wird, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ich glaub's nicht. Ich glaube, glaubst uns dreien nicht? Ist es eh egal. Richtig. Genau. Ja. Gibt ja noch bessere Sender als RTL. Gut, da kann man jetzt auch wieder streiten. Aber echt, okay, wir wollten ja unsere Outing-Sendung mal machen. Ja, das kommt noch. Gut, weil, also für die, die es nicht wissen, wir hatten mal darüber gesprochen, dass wir uns outen, was wir im Fernsehen gucken. Und ich glaube, da wird sich dann herausstellen, dass Stefan ein RTL-Fanboy ist. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Genau, nicht so viel teasern. Noch mehr kann man doch kaum verraten. Richtig, ach so, richtig. Stimmt eigentlich auch. Ja. Die Sendung fällt dann wohl aus. Ja, gut, nächstes Thema, neues Thema. Ja, wir müssen feiern. Wir haben einen Grund zum Feiern. Happy Birthday. Ja. Können wir doch deinen komischen Geburtstagssong nochmal einspielen? Gibt's den noch? Ja, den habe ich noch hier in der Schublade, die schon eingestaubt ist. Happy Birthday to you. Oder so. Ja, na dann. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Was feiern wir denn? Na, den Podcast. Wir sind jetzt 2 Jahre hier mit dieser Staffel auf Sendung. Mit dieser Staffel? Genau, weil wir sind ja schon in der 54. Folge und am 4. März 2019 ging's los. Und das sind jetzt schon 2 volle Jahre, Wahnsinn. Boah, ja. Ihr habt es vielleicht schon bei der Begrüßung bemerkt. Der Stefan hat euch nämlich mit dem neuen angepassten Titel unseres Podcasts begrüßt. Wir sind peppiger, jünger, fresher. Und der neue Titel heißt? Der heißt irgendwas so immer der Podcast aus Berlin mit René und Stefan und Marc, oder? Ja, so ähnlich. Meine Kinder sagen immer, du machst doch den Podcast, irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Die nennen immer als Titel den kompletten langen Namen. Ja, ist doch schön. Dann müssen sie auch umstellen, ne? Ja, aber ist doch gut, dann sind sie weg von der Routine, lernen sie was Neues, ne? An dieser Stelle natürlich schöne Grüße. Auf jeden Fall. Werde ich weiterreichen. Weil der Podcast ist nicht immer jugendfrei. Ich möchte erst, dass sie das hören, wenn die groß sind. Ich wollte nur sagen, der Grund der Umbenennung ist ja eine leichte Umbenennung, nur soll im Prinzip nochmal betonen, weswegen wir hier eigentlich zusammensitzen und wo wir hier zusammensitzen. Denn Berlin soll hier einfach auch noch einen größeren Raum bekommen. Ja. Heißt nicht, dass das ein reiner Berliner Podcast ist, sondern wir sind einfach die 3 Typen aus Berlin, die euch irgendwie die Ohren voll sabbeln. Genau. Und wir sind ja sogar echte Berliner, habe ich gehört. Wir sind alle drei echte Berliner. Das ist Berliner. Ja auch noch was Besonderes. Wenn ihr also irgendwo da draußen sein solltet, was weiß ich, in Hamburg, München, Köln, Hannover, denkt euch was aus. Sprockhövel zum Beispiel. Und ihr seid dort in der Kneipe, trinkt so euer Bier und ihr merkt am Nachbartisch, da erzählt irgendeiner was von den drei Typen aus Berlin. Dann seid versichert. Das sind wir. Das sind wir. Prost! Ganz genau. Yeah, ne? Applaus. Yeah. Ja, gut. Und insgesamt kann man sagen. Ja? Den Geburtstag, ich will nur den Geburtstagskontext noch ein bisschen vergrößern. Für die ganz alten Hasen unter euch ist es nämlich, ich glaube, der 6.3., da ist es nicht der 4.3., sondern der 6.3. im Jahr 2006. So lange machen wir das hier eigentlich schon. Das heißt, wir haben so ein kleines Doppeljubiläum. Einmal 15 Jahre und einmal 2 Jahre. Zwei Jahre. Aber genauso wie bei Wetten, dass mit einer künstlerischen Pause. Und dann sind wir wieder da gewesen, quasi. Wie das wird der Dieter Bohlen vielleicht auch so gehen. Der kommt zurück, der wird das retten. Der wird RTL vom Sinken bewahren. Der macht es auf ProSieben, dieselbe Show, nur mit einem anderen Namen dann. Der weiß das noch. Ey, ja, Stefan Raab ist auch auf RTL, ne? Ich bin entsetzt bis zum geht nicht mehr. Täglich frisch geröstet. Gut, aber lass uns kurz beim Thema bleiben, ja. Genau. 54 Folgen, jetzt natürlich 53,5 bis jetzt nur, macht insgesamt 64 Stunden und 31 Minuten an Sendedauer. Also falls ihr mal 2 Monate Zeit habt, Tage, sondern Stunden waren es ja nur. 3 Tage könnt ihr euch ja mal. Ich hasse diese ungenauen Angaben von dir, Stefan. Es sind selbstverständlich 64 Stunden, 31 Minuten und 10 Sekunden. Du kannst doch hier nicht die vollen 10 Sekunden unterschlagen. Ja, die sind ja auch wichtig. Da könnten ja wichtige Informationen drin enthalten sein. Da hast du recht. Wahrscheinlich. Ja. Entschuldige, also Stefan, ich wollte dich nur ein bisschen auf die Rolle schieben. Ist eine kleine Abfuhr von, eine kleine Wiedergutmachung für vorhin. Wie sagt man? Payback. Eine Retourkutsche. Retourkutsche. Genau. Mit eine Retourkutsche. Ja. Dann holen wir die Pferde raus, ja. Ihr könnt euch jetzt gegenseitig in Ruhe belegen. Ich würde jetzt mal Geburtstagsgrüße einholen. Also wenn ihr uns Geburtstagsgrüße hinterlassen wollt oder sonst irgendwas zu sagen habt, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich Stift und Zettel zu anzunehmen. Stefan sagt jetzt gleich die Postanschrift an. So ist es. Postanschrift, nee, das glaube ich nicht. Genau. Schreibt euch gerne unsere Kontaktdaten auf, denn die kommen jetzt. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.juba.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Ja, da wisst ihr Bescheid. Also, her mit eurem Feedback, her mit euren Geburtstagsgrüßen, jederzeit herzlich willkommen. Und gerne auch her mit euren Filmtipps. Das ist natürlich auch ein gutes Stichwort, jederzeit. Also wenn ihr sagt, hier, ich habe hier diese Serie gebinged, dann könnt ihr das gerne auch an uns schicken. Vielleicht nehmen wir den Filmtipp beim auf oder den Serientipp. Aber deswegen setzen wir das jetzt fort. Wir haben heute auch wieder ein paar frische Tipps für euch. Egal ob Netflix, Amazon, Disney Plus, bei uns seid ihr hier richtig. Genau, und ich muss dazu sagen, ich habe ja beim letzten Mal nur Filmtipps von euch beiden konsumiert quasi oder aufgenommen und habe mir 2 der Dinge angeguckt, und zwar Matroschka, Russian Doll, schöne Serie, top Empfehlung, super. Danach war ich super glücklich und I Care A Lot, den Film haben wir auch angeguckt, der war ja ein bisschen umstritten, Marc hatte den ja ein bisschen positiv, negativ dargestellt, aber mega Film, super. Also ich fand ihn top, ich gehöre zu den Leuten, die da auf die Seite des Daumen nach oben fallen. Genau. Sehr gut. Deswegen bin ich sehr gespannt, was heute kommt. Dann darf ich gleich mal. Ja, ich werf einfach mal was rein, ja, und gerne. Marc sagt zu den Filmen was. Ja. Wir fangen mal an heute mit Grasgeflüster. Ist ein Film. Ein Film. Der läuft bei Amazon Prime, ist aus dem Jahr 2000. 89% aller Rezipienten fanden den Film okay oder gut, sagen wir mal. Ich persönlich fand den auch wieder richtig nett, war einfach sehr süß gemacht. Ganz kurz zur Handlung. Eine Gärtnerin, also eine richtig gute, ja, qua Hobbygärtnerin, hat nach dem Tod ihres Mannes das Problem, dass der schlimme Finger ihr wahnsinnig viele Schulden hinterlassen hat. Das Ganze spielt in England und sie hat dort ein großes Anwesen und einen großen Garten und bewirtschaftet den. Aber ihr bricht ihre ganze Existenz unter dem Arsch quasi weg, weil ihr Ehemann ihr nur Schulden hinterlassen hat. Und es ergibt sich so, dass einer ihrer Angestellten irgendwie im Marihuana-Geschäft irgendwie tätig ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wird dann eben ihre wahnsinnig guten gärtnerischen Fähigkeiten dafür benutzen, um ein erkleckliches Maß an Gras anzubauen und versucht das dann zu verticken und ihr Anwesen dort irgendwie zu retten. Aber damit soll es des Spoilerns auch genug sein. Es ist witzig, es ist überraschend, es ist süß, es ist was für die ganze Familie. Schaut einfach mal rein, Grasgeflüster bei Amazon Prime. Von 2009? Nee, von 2000. 2000? Oh, 20 Jahre ist schon ein bisschen älter. Wobei das nicht heißen muss, dass der Film schlecht ist. Da habe ich auch schon, man guckt immer so nach den neuen Dingen, aber ja, gut, Marc, dann danke für den Tipp. Apropos neue Dinge, was gibt's denn Neues aus der Welt? Ein herrliches Stichwort, weil genau so heißt ein neuer Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle und einem kleinen deutschen Mädchen, was irgendwie nominiert war für, ich weiß es nicht, Golden Globe, Oscar, glaube ich, war es nicht. Aber auf jeden Fall die Kleine, die sollte irgendwie, also war nominiert für einen Filmpreis als beste Nebendarstellerin. Hat sie nicht gekriegt leider dieses Mal, aber sie ist noch sehr jung und da kann ja noch was draus werden. Aber zudem. Ich erinnere mich. Läuft wo? Genau, Neues aus der Welt, Netflix. Ist exklusiv bei Netflix, hat eine positive Bewertung von immerhin noch 86%. Und dass Tom Hanks mitspielt, habe ich schon gesagt. Und worum es dabei geht, letzten Endes ist es so, dass Tom Hanks spielt einen gealterten Armeeangehörigen. Und nach dem Bürgerkrieg verdingt er sich jetzt als Vorleser. Man darf nicht vergessen, das Ganze spielt zu einer Zeit, wo noch nicht so viele Leute, zumindest im wilden Westen, sagen wir mal, in Amerika lesen und oder schreiben konnten. Und er besorgt sich die Tagespresse und tingelt damit von Ort zu Ort und macht dann jeden Abend eine Veranstaltung daraus, dass er eben die Nachrichten vorliest. Und irgendwie kommt er wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich zu dieser. Sie ist eine Weiße, aber sie ist bei den Indianern gewesen, bei den Kiowa. Und zwar haben die Kiowa ihre Familie irgendwie umgebracht und sie dann quasi irgendwie adoptiert. Und das ist jetzt ihre Familie, eben dieser Indianerstamm. Und sie spricht eigentlich auch nur noch Kiowa und kein Englisch oder sonst irgendwas, was in Amerika zu der Zeit gesprochen wurde. Viel Deutsch und viel Französisch, wie man gehört hat. Aber ich schweife ab. Na, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Vorleser ringt sich irgendwann dazu durch, dieses kleine Mädchen durch den Westen durchzubringen, zum Rest ihrer weißen Familie. Zu den Indianern kann er sie nicht bringen, aber es hat sich herausgestellt, dass sie wohl noch Angehörige hat und da will er sie hinbringen. Das ist ein sehr nett gemachter, kompakter, intensiver Film. Er ist auch actionreich. Also mitunter recht spannend, aber ich glaube, mehr darf ich an der Stelle nicht verraten. Mein Tipp. Also, um's kurz zu machen, ich habe auf International Movie Database gerade geschaut, der Film hat eine 6,8. Das ist ein guter Wert, habe ich festgestellt. Alles, was so um die 7 rum ist, ist top. Ich möchte mal ganz inoffiziell deswegen hier einen Filmtipp einwerfen, der eine 8,1 hat. Was wirklich mega ist. Auf keinen Fall. Und zwar Mad Max Fury Roads. oder Fury Road. Also ich glaube, das ist der letzte Mad Max-Teil. Will ich auch gar nichts weiter zur Story erzählen. Wenn ihr Netflix habt, guckt ihn euch an. Ich bin kein Mad Max-Fan und ich fand den Film erstklassig. Ich musste den letztes Wochenende sehen. Ich bin Mad Max-Fan der ersten Stunde und finde es ganz furchtbar. Das hat einfach nichts mehr mit der ursprünglichen Story irgendwie zu tun. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein, ja. Also ihr seht, diese Bewertung, den sollte man auch immer nicht so trauen, weil der persönliche Geschmack spielt da immer eine massive Rolle. Gut, dann sneak ich mir hier noch einen dazwischen, auch nur ganz kurz, quasi ein Geheimtipp, der goldene Handschuh. Für die Leute, die es ertragen können, guckt euch diesen Film an. Sehr, sehr verstörend. Läuft auch auf Netflix. Ich glaube, weiß gar nicht, der ist auch relativ gut bewertet. Ich finde ihn mega schwierig. Der goldene Handschuh. Einfach mal reingucken. Okay, dann haben wir schon 4 Tipps für heute. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ja, die waren nicht so, die waren nicht so ausführlich. Mach mal noch einen. Ich wollte die nur dazwischen werfen. Okay. Ohne groß na gut. Zu kommentieren. Nehmen wir noch eine Serie, eine topaktuelle, nee. Oder, Marc? Ich werde diesen Film hier noch vorstellen. Bajo Cero. Das ist ein spanischer Thriller. Der ist aus diesem Jahr 2021 bei Netflix erschienen, hat eine positive Bewertung von. Meine Bewertung des Films ist, um Gottes Willen. Also, das ist wirklich vertane Lebenszeit, sich diesen Film anzugucken. Viele Leute finden den toll, ich finde ihn ganz furchtbar. Auch ich stehe mit meiner Meinung auch nicht alleine da. Aber wie gesagt, so eine Bewertung ist auch immer eine subjektive Geschichte. Macht euch selber ein Bild. Ich habe den Film gesehen, war nicht so davon begeistert. Vielleicht ist es ja was für euch. Worum geht es dabei? Es ist ein spanischer Film, es sind keine bekannten Schauspieler dabei. Zumindest hierzulande bekannte Schauspieler. Und es geht darum, dass ein Polizist einen Gefangenentransport begleiten muss. Und das ist in klirrender Kälte. Deswegen der Titel Bajo Cero, das bedeutet unter Null. Also arschkalt den ganzen. Der englische Titel ist übrigens Below Zero. Donnerwetter. Macht Sinn. Macht irgendwie Sinn. Da hätte ich jetzt aber nicht drauf gekommen, René. Ja. Gut, dass du da bist. Ja. Und dabei muss er einige Gefahren überstehen. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte noch ein bisschen was zu der Handlung sagen, aber irgendwie habe ich bei dem Film gar keinen Bock drauf. Ja. Lohnt sich wirklich nicht. Also im Redaktionsplan steht drin Flop. Das heißt, da brauchst du dann vielleicht auch gar nicht so viel sagen. Die Bewertung ist hier übrigens 6,2. Würde ich sagen, mittelmäßiger Film. Stell dich mal hinten in der Liste bei mir an. Okay, falls du mal einen schlechten Abend hast, kannst du das gucken. Nee, falls ich den Rest leer geguckt habe, habe ich noch, dann kommt da die zweite Reihe quasi. Okay. Verstehe. Falls nur noch eine Filmempfehlung auf deiner Startseite übrig ist. Ja. Ja. Ah. Interessant. Also das waren ja schon wieder, nicht alles Kracher, aber bis auf den letzten natürlich richtig gute Sachen auf jeden Fall. Genau. Und in der nächsten Folge empfehlen wir euch nur Scheißfilme. Das glaube ich nicht. Mal was anderes. Weil wir werden euch schon überraschen, auf die eine oder andere Weise. Wie ich Marc und René kenne, die bingen jetzt die nächsten 2 Wochen weiter und dann werden sie wieder Material mitbringen. Also ich habe noch ein paar mega gute Filme in meiner Watchlist und ich habe auch noch ein paar Tipps für Leute, die jetzt nicht Netflix und Amazon haben, aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Ne? Deswegen, sehr gerne. Wenn ihr Corona-Langeweile habt, ihr wisst, hier werdet ihr versorgt mit heißen Tipps. Genau. Apropos Langeweile, wir haben ja in der letzten Folge eine neue Serie für euch vorgestellt. Der verrückte Podcasten. Und vielleicht kurz erwähnt, das ist eigentlich altes Material, was neu verwertet wird, so kann man es glaube ich sagen, oder René? Also wie beim Fernsehen letztendlich, ne? Ja, richtig. Ich genau. Habe viel gelernt in der Zeit und wir nutzen das ja alles, ne? Genau. Da habe ich auch eine super Anekdote. Ja, René hat nämlich in seiner jüngeren Zeit, die gab es auch mal, sich sehr genau die Werbespots im Fernsehen angeschaut und daraus interessante Fragen in Form von Briefen an die Hersteller formuliert. Und manche Hersteller haben sogar geantwortet. Und also nicht nur manche, muss dazu sagen, es waren tatsächlich fast alle, die reagiert haben. Das ist doch mal ein Lob wert, oder? Definitiv. Ist ja nicht selbstverständlich, weil du die ja eigentlich ziemlich auf die Schippe genommen hast, wenn man so will. Das haben die wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Die haben gedacht, ich bin wirklich so doof. Na gut. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde immer reich beschenkt für meine Blödheit. Aber das werden wir heute auch in der Antwort, die wir heute hören, gleich mitbekommen. Ja. Genau, weil aber in der letzten Folge haben wir euch vorgestellt, wie René auf die Always Ultra-Werbung reagiert hat. Kurz noch zusammengefasst, es ging darum, dass du diese Binden als Lesezeichen verwendet hast. Ja, also ich war der Annahme, es sei ein Lesezeichen, weil ich die Werbung aufmerksam geschaut habe, richtig. Ja, wird sicherlich vielen so gegangen sein. Und heute... Ja, sehr viel. Jetzt, also ich kenne ja hunderte von Leuten, jetzt hört so ihr die ist. Fantastische Antwort ich möchte sie vom kurz in die Hersteller Kamera von Always ich habe Ultra. Tatsächlich Wer war nochmal der Hersteller? Antwort? Warte, steht auf dem Antwortschreiben Procter & Gamble. Und, Procter & Gamble. Die genau. Antwort kam tatsächlich auch wenige Tage später. Die ist vom 21. Januar 1999. Das ist jetzt das Originalschreiben. Wahnsinn. Ja. Das ist 22 Jahre her. 22 Hört sich Jahre altes Stück Papier. An. Und es ist noch lesbar. Absolut. Ne? Heutiges Papier klingt ja ganz anders. Ja. Aber wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen. Hört genau zu. Hier kommt jetzt die Antwort. Always Ultra als Lesezeichen, ja oder nein? Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank für Ihr Schreiben, dem wir gerne entnehmen, dass Sie ein aufmerksamer Beobachter unserer Werbespots sind. Es tut uns deshalb besonders leid, dass Sie unsere Always-Werbung ein wenig missverstanden haben. Obwohl, warum nicht auch die dünne Always als Lesezeichen verwenden? In diesem Fall ist sogar eine Mehrfachverwendung möglich, denn eigentlich ist Always ja ein Einmalprodukt. Übrigens hören wir von unseren Kunden immer wieder, dass Always auch über unsere Verwendungsempfehlung hinaus oft hilfreich ist für die kleinen Missgeschicke des Alltags. Jetzt aber die Erklärung. In der Werbung möchten wir deutlich den Produktnutzen in den Vordergrund stellen, dass Always-Binden oder Slip-Einlagen sehr saugfähig sind und praktisch keine Nässe wieder zurückgeben. Papier ist ja sehr saugfähig und der Test überzeugt deshalb auch ohne viele Worte. Sehr geehrter Herr Görlitz, leider haben wir keine Lesezeichen als Werbegeschenke. Aber vielleicht tut es eine Telefonkarte auch als kleines Dankeschön für Ihren netten Brief. Ja, war sehr, sehr lustig, René. Und du hast ja sogar eine Visitenkarte bekommen. Nee, eine Telefonkarte. Wow. Telefonkarte ich habe von eine Telefonkarte bekommen. 5 Mark oder so viele, war das. Viele Instagrammer werden jetzt sagen, was ist das denn? Ja. Nicht nur Instagrammer. Ja. Eine Telefonkarte, du meinst eine SIM-Karte oder was? Genau. Hast du verwechselt? Nee. Nein, eine klassische Telefonkarte. Das sind die Karten, die man gebraucht hat, um die Telefonzellen damals betreten zu dürfen. Die waren aber bestimmt verschlossen, oder? Und ohne Telefonkarte kann man da nicht rein. Jetzt erstmal Applaus für die Antwort vom Hersteller. Auf jeden Fall. Daumen nach oben, sehr gute Aktion, wenn man sich um seine Kunden, egal wie blöd die sind, kümmern. Wir danken Sibylle S. von der Verbraucherberatung bei Procter & Gamble. Die hat nämlich dieses nette Schreiben verfasst, hat diese tolle, ich glaube 5 D-Mark Telefonkarte mit beigefügt. Und ich konnte endlich wieder soziale Kontakte haben. Internet gab's? Warte mal, Internet? 99? Gab's 99? Da schon Internet? Da hatten wir Ausbildung, ja. Da gab's schon Internet auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Genau. Ja, coole Sache. Da sollten wir direkt weitermachen, finde ich. Richtig. Stefan wollte im Schweinsgalopp hier diese, oder ihr beide ja, die Themen abreißen. Es gibt ja noch einige weitere Briefe. Und wenn es nach mir gehen würde, dann müsstet ihr jetzt eine Woche, 2 Wochen sogar warten. Aber Stefan und Marc haben ein Geschenk für euch. Ihr braucht nicht warten. Den zweiten Brief, den gibt's heute nämlich schon. Und der zweite geht um Tiere. Ich habe ihn auch hier in der Hand. Das ist natürlich nicht das Original. Das hat das Unternehmen. Das will ich gleich sagen, welches es ist. Der Witz ist, auf der Rückseite, ich habe schon immer sehr nachhaltig auf Schmierpapier gearbeitet. Die Rückseite ist ein Sendeplan vom 13.09.1996. Und ich kann es leider nicht zeigen, aber ich kann es erzählen. In diesem Sendeplan, das sind von einer Nachrichtensendung, TV Berlin oder Puls TV war das damals, da ist immer welche Dinge. Was waren Themen? Genau. Und dann steht dahinter mal, wer verantwortlich ist. Und dann steht hier zum Beispiel die Moderation. Kamera 2, Unmarried Chris. Ne? Das heißt, also da sieht man, wie witzig die Leute unterwegs waren. Oder hier hinten ist ein Beitrag, die Matz heißt Polizei, also ein Einspieler. Und verantwortlich Bullenede. Bullenede haben sie den Redakteur genannt, der die ganzen Polizeinews gemacht hat. Und so zieht sich das hier. Hier ist eine Matz, die heißt Weiber. Und dann der Verantwortliche ist Haselnuss. Also ich weiß, der hieß komplett anders. Aber ja, Fernsehhumor. Dieses lustige Schriftstück könnt ihr bei eBay ersteigern zu einem Mindestpreis von 50 Euro. Wir sind gespannt auf eure Gebote. Und auf der Rückseite, auf der Rückseite ist alten der Brief. Genau. Achso, jetzt kommen wir zum Brief, weil deswegen sind wir eigentlich hier zusammen. Der Brief ist von, das ist der erste Brief, den ich jemals geschrieben habe. Damit fing alles an. Der ist von vom 15. Mai 1998 und der geht an die Beiersdorf AG. Da brauche ich gar nicht viel zu sagen, das steht alles im Brief selbst drin. Deswegen würde ich sagen, hören wir da einfach mal rein. Sehr geehrte Damen und Herren, ich lebe nun seit 5 Jahren mit meinem Perserkater Friedrich Wilhelm zusammen, der im Gegensatz zu mir, dem ordnungsliebenden Menschen, alles in ein Chaos verwandelt, das nicht nied- und nagelfest ist. Aus diesem Grund habe ich schon des Öfteren auf die Hilfe ihrer Tesa-Produkte zurückgegriffen, die ihre Aufgabe zu meiner vollen Zufriedenheit erfüllten. Ein beliebtes Angriffsobjekt meines Mitbewohners sind die Fernbedienungen meiner Unterhaltungselektronik. Da entdeckte ich in einem Geschäft in meiner Nähe die Powerstrips Befestigungsclips. Ich kaufte gleich 2 Packungen und eilte nach Hause. Ich plante, mittels dieser Clips sämtliche Fernbedienungen in einer für Friedrich Wilhelm unerreichbaren Höhe anzubringen und machte mich auch sofort an die Arbeit. Öffnete die Verpackung und befestigte an jedem der 4 Clips je einen Powerstrip. Dann löste ich das 2. Deckpapier vom Strip, um ihn nun samt Clip an der Wand zu befestigen. Leider wurde meine Tätigkeit durch das Klingeln des Telefons unterbrochen und ich hinterließ meine angefangene Arbeit auf dem Schreibtisch. Nach Beendigung des Telefonats war eine Wiederaufnahme der Sicher vor Wilhelm Friedrich Aktion nicht mehr möglich, da dieser sich bereits auf meinem Schreibtisch in den Befestigungsclips wälzte. Das spurlose Ablösen der Clips im Fell des Katers war nicht praktikabel und so musste ich sie aus seiner schönen Farbpracht mittels einer Schere entfernen, womit sie unbrauchbar wurden und ich sie dem Abfalleimer übergab. Darüber hinaus ist seitdem auch Friedrich Wilhelms Ego stark angekratzt und er verhält sich mir gegenüber extrem distanziert. Da sie mit dem Slogan werben, Tesa hält die Welt zusammen und ja auch nicht ganz unbeteiligt an der Krise zwischen mir und meinem Mitbewohner sind, bitte ich sie, mir bzw. uns ein paar hilfreiche Tipps zu geben, die die Wogen in unserer Beziehungskrise wieder glätten. In unhaltsamer Erwartung auf Ihre helfenden Vorschläge und mit bindendem Dank im Voraus verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ja, wir sind gespannt. Ja. Genau, das war der Brief. Das arme Tier. Wenn ihr eine ich leide heute noch darunter. Podcast-Telefonkarte von uns haben wollt, ein bisschen Merchandise, dann schreibt uns über die Kontaktmöglichkeiten. Möglicherweise einfach einen produzieren Brief. Wir eine Telefonkarte für euch und versteigern sie dann bei eBay. Zusammen mit Selbsttests. Ey, der Marc verspricht dir Dinge. Du bringst sie dir und noch echt in die Das sind doch keine Versprechen. Das sind Versprecher. Ah, wirklich? Da muss man dazu sagen, der Marc ist hier sehr Marc ist hier sehr eigenständig. Der macht das alles dann selbst. Da haben wir nichts mit zu tun. Genau. Aber ja, die Antwort dafür müsst ihr 2 Wochen unruhig schlafen, weil dann erfahrt ihr die in der nächsten Folge. Ich bin schon gespannt. Ich kenne sie nämlich auch noch nicht, die Antwort. Ich kann nur so viel verraten, sie haben geantwortet. Wie gesagt, wir haben eine sehr hohe Trefferquote gehabt. Also das können wir schon mal sagen. Da kommt eine Antwort und die hat es in sich bestimmt. Jetzt hängen wir die Latte bitte nicht so hoch. Na gut. Ja, auf jeden Fall sind wir sehr gespannt, René. Danke dafür. Und mal gucken, was uns da in 2 Wochen erwartet. Na? Ja. Ja, Jungs, wie sieht's aus? Wollen wir noch ein bisschen über Essen, über das Wetter oder über Witze reden? Oder wollen wir gleich über Witze reden? Lass uns doch einfach über Suppe reden. Nee, wollen wir über Suppe reden. Ja, reden wir kurz über Suppe. Wenn ihr da was zu sagen habt. Ja, also wir können ja unsere Hörer und Hörerinnen mal kurz abholen. Also das funktioniert bei uns so, wir haben immer mal Themen, die wir mitschleifen. Und dieses Thema hier, das haben wir schon lange in unserem Sendeplan, aber sind immer nicht dazu gekommen. Und eigentlich ist es ja eine Frage von Marc an das Volk, in das Volk, ob man das kennt. Weil es geht um die berühmte Sauna. Also berüchtigt. Also was heißt hier berühmt? Ich kannte das Zeug überhaupt nicht und ich kenne eigentlich auch niemanden, der das kennt. Ich auch nicht. Ich habe da einen kleinen elitären Personenkreis, der behauptet, Saunasuppe wäre etwas ganz Tolles, haben mir ein Rezept irgendwie nahegelegt, haben das anempfohlen. Ich habe das nachgekocht, fand das furchtbar, widerlich geradezu und frage mich, wer kennt das da draußen und ja, für und wieder. Also gerne mal Bezug nehmen. Kannst du uns Sauna, kurz erklären? Saunasuppe kenne ich nur als Schweiß, wenn ich in der Sauna war. Das ist für mich Saunasuppe. Das ist das, wo du drin sitzt, wenn du eine Stunde in der Sauna bist. Das ist Saunasuppe. Aber es hat ja nichts mit Essen zu tun. Weiß ich jetzt auch, ja. Mal, kannst du uns bitte kurz aufklären? Ich würde gerne wissen, was eine Saunasuppe ist. Das ist was gehört denn da rein, Grund, dass man eine Vorstellung Saunasuppe, ja, wie gesagt, das ist tatsächlich irgendwie ein Gericht. Ich habe versucht zu recherchieren, wo das Zeug herkommt. Wer hat sich das ausgedacht? Aus welchem Kultur- oder Personenkreis kommt das? Und ich kann euch nichts dazu sagen. Ich habe definitiv nichts auf die Schnelle gefunden. Jetzt? Ich habe nur Rezepte gefunden und die waren eigentlich alle gleich. Du machst ein paar Dosen auf, kippst sie zusammen, kochst das auf, rührst es um und das war's dann. Also war nicht so doll. Wie? Aber das kann doch nicht... Du nimmst irgendwelche Dosen, irgendwas, ja? Also was macht denn die Saunasuppe aus? Dass das irgendwelche Dosen sind oder ist das irgendwie eine bestimmte Suppenart, die man da zusammengießt? Es ist schon was Bestimmtes. Mein Gott, was kommt denn da rein? Eine Hochzeitssuppe und eine Tomatensuppe zusammengießen? Nein, ich weiß, Pustersalat kommt rein. Zum Glück habe ich das schon wieder verdrängt, was da alles reinkommt. Pustersalat war drin, irgendwie sowas wie so eine saure Sahne. Den Rest weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hackfleisch natürlich noch. Kein klasse A-Gericht ohne Hackfleisch. Also Hackfleisch und Pustersalat und hast irgendwie sowas wie, Tomatensuppe. Du nimmst nicht irgendwie passierte Tomaten oder so und würzt es selber. Nein, du kaufst dir wirklich dosenweise Tomatensuppe. Und da wurde auch nicht gesagt, nimm eine gute, nimm die schlechte, ist völlig egal. Tomatensuppe, nur für den Geschmack. So eine saure Sahne, genau, Pustersalat aus dem Glas und Hackfleisch. Und Schmelzkäse, Gottes Willen, befreit mich. Steht Themawechsel. Vielleicht als Synonym noch, es steht ja auch öfter Partysuppe, vielleicht kennt das jemand. Ich sag mal ganz ehrlich, gut, dass wir diese Rubrik nicht genannt haben, Kochen mit Stefan, Marc und mir. Da hätte es Grießbrei gegeben. Nee, weil, Was okay, wir sehen euch sprachlos. Alles klar. Warte, kann ich das versuchen rauszureißen? Ich versuche so schnell wie möglich mein Suppenrezept, mein Tipp. Sehr gesund, sehr viel Gemüse drin. Also viel Gemüse drin, aber nicht viele verschiedene Sorten. Eine Kartoffelmöhrensuppe. Man nehme. Mitschreiben oder merken. 500 Gramm geschälte Kartoffeln, 500 Gramm geschälte Möhren. Haut das mit Butter, also Möhren und Kartoffeln in Scheiben schneiden, in einen Topf hauen mit Butter, 3 Esslöffel Butter irgendwie, dann 5 Minuten das Ganze da im Topf ein bisschen durchrühren. Dann kippt man 1 Liter Gemüsebrühe rauf, also irgendwie 1 Liter Wasser und hier Gemüsebrühe aus dem Pott, dieses Pulver. Dann kommt dazu, habe ich vergessen, 2 Zwiebeln noch schneiden und würfeln auch mit rein. Das Ganze jetzt 20 Minuten durchkochen, also kurz aufkochen und dann 20 Minuten köcheln lassen, immer schön umrühren und jetzt den Mixstab rein und richtig schön zu Brei machen. Pürieren. Sämig macht man's. Ja, richtig schön, richtig, dass es dann keine Reste mehr drin sind und so. Dann ein 250 Milliliter Sahne oder 250 Milliliter Milch nochmal raufkippen, nochmal aufkochen, umrühren. Leckere Möhren-Kartoffelsuppe und das Ganze dann mit einem Löffel Naturjoghurt in die Mitte der Suppe. Schmeckt hervorragend, kann ich wirklich nur empfehlen. Absolut, absolut. Dagegen stinkt jede Saunasuppe ab. Mein Fazit. Die ist auch mega scharf, die Saunasuppe. Scharf. Ach so, ach richtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Pfeffer rein. Also das Ding war, ich muss es kurz erzählen, weil die Story einfach witzig war. Ein Kollege saß in der Mittagspause mit seinem Essen und stocherte da rum und goss Milch rein, goss Wasser rein. Ich sag, was ist denn los? Ja, meine Freundin hat hier eine Suppe gemacht und die hat da so viel Pfeffer rangehauen. Und dann habe ich gesagt, hast du noch was da? Und der, ja, kannst du haben, die kompletten Pott. Ich sage, nee, ich will nur mal kosten. Ende des Liedes war, ich habe seine restliche Suppe zum Mittag gegessen und habe den Pott dann noch mit nach Hause genommen, weil ich die so lecker fand. Habe das Rezept rausgesucht, habe es bei mir zu Hause nachkochen lassen. Und was soll ich sagen? Ich saß so wie er da, habe in der Suppe rumgestochert. Denn bei uns zu Hause wurde der Pfeffer vergessen. Mir war die nicht scharf genug. Aber so, ja, man kann die ohne Pfeffer machen. Die schmeckt ohne Pfeffer top. Also ich kann die Suppe wirklich sehr empfehlen. Mhm. Ich esse seitdem nichts anderes mehr und kann richtig gut gucken. Ja. Ja, die Möhren sind gut für die Augen. Gut. Das waren unsere Kochrubrik, oder? Haben wir noch Burger aus dem Kühlregal? Nee, die schieben wir weiter. Ja, nee, das machen wir nächstes Mal. Genau. Nächste Woche verraten wir euch, wie man Burger aus dem Kühlregal zubereitet. Genau. In der Mikrowelle. Oh, jetzt habe ich es verraten. Nein, das wird sehr speziell. Das kann ich schon versprechen. Und ihr braucht einen Pürierstab. Das können wir euch schon sagen. Für den Burger. Genau. Ja, sehr gut. Sehr schön. Na Mensch, da haben wir Filmtipps, da haben wir Rezeptetipps. Es ist ja Wahnsinn. Aber vielleicht, wie gesagt, nochmal Saunasuppe. Vielleicht kennst du es ja einer, dann schreibt uns einfach. Wir sind neugierig. Jetzt hör auf mit der Saunasuppe, davon will keiner was wissen. Ich wollte gerade sagen, doch, solange bis ihr die nochmal kocht. In diesem Fall ist es ausnahmsweise mal nicht so schlimm, wenn ihr uns nicht schreibt. Okay, gut. Gut, lass uns ein bisschen Freude ins das Volk bringen. Unbedingt. Ja, lass uns ein bisschen witzig sein, ein bisschen Humor haben, auf jeden Fall. René, Quatsch, Marc, nimmt nochmal einen Schluck. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch vorbereitet, Jungs. Aber definitiv. Hallo. Ja? Mein Marc, Thema heute ist Post. Ich habe ja vor mir zu liegen ein wundervolles Potpourri der guten Laune. Die Herkunft dieser Ergüsse geht niemanden etwas an. Okay, wir werden es ja gleich rausfinden. Erster Treffer bei Google. Wenn ihr die Hör-Zu schon gelesen habt von letzter Woche, dann kennt ihr die Witze alle schon. Genau. Na, ja, wie gesagt, also für Leute, die jetzt neu sind, unsere Tradition soll natürlich auch heute fortgesetzt werden. Zum Ende des Podcasts gibt's immer was zu lachen, nämlich Witze bis zum Umfallen, bis ihr nicht mehr könnt vor Lachen. Jeder hat 3 Stück, die er hier vortragen kann. Das macht insgesamt mindestens 9 Stück, weil wir haben ja immer Zusatzwitze. Und dann schauen wir mal. Deswegen, Witzbattle in Folge 54 geht jetzt los und der Marc darf sein jetzt in die Welt lassen. Es klingelt an der Haustür. Papi, hier ist jemand, der sammelt für das neue Hallenbad. Gut, gib ihm ein Glas Wasser, Junge. Den kenne ich mit Kindern. Ich kommen sehen, aber sehr gut. Sehr gut. Von mir hat er einen ganzen Eimer bekommen. Gut. Der Beamte bei der Post öffnet einen Brief, der an Weihnachtsmann adressiert ist, und dann fängt er an zu lesen. Lieber Weihnachtsmann, ich bin 10 Jahre alt und vollweise. Hier im Heim bekommen immer alle Kinder nette Geschenke. Nur ich nicht. Ich wünsche mir so sehr einen Füller, eine Mappe und ein Lineal. Der Beamte ist so gerührt, dass er anfängt, Geld zusammenzusammeln bei sich in der Abteilung und reicht leider nur für einen Füller und eine Mappe. Und ja, auf jeden Fall bekommt er nach 3 Wochen, kommt er wieder ein Brief mit demselben Absender und der Postbeamte ist total aufgeregt, reißt den Brief auf, ne, weil er natürlich auf die Reaktion gespannt ist. Und da steht drin: Lieber Weihnachtsmann, vielen Dank für die schönen Geschenke. Ich habe mich sehr gefreut. Leider hat das Lineal gefehlt. Aber das haben bestimmt die dummen Idioten von der Post geklaut. Okay. Genau. Die Post wieder. Kriegt ihr ihr Fett weg. Okay, war nicht schlecht. Mal gucken, ob ich den toppen kann. Ein Mann fragt den Bauern, darf ich über ihr Feld laufen? Das ist für mich eine richtige Abkürzung, damit ich die Bahn um 16.23 Uhr noch bekomme. Daraufhin der Bauer: Klar, aber wenn mein Stier sie sieht, dann bekommen sie sogar die Bahn um 16.11 Uhr noch. Sehr gut. Ein Knaller. Sehr schön. Sitze ich neulich in meiner Lieblingsbar und schlürfe ein Bier. Dann sehe ich am Tresen, wo ich stehe, da jemand, der prahlt irgendwie rum. Ich erobere jedes schöne Mädchen im Sturm. Ich gehe mit lallendem Fuß und stolpernder Zunge mache ich mich auf den Weg zu dem jungen Mann und frage ihn, was machst du bei schönem Wetter? Gut, gut. Kleiner Zwischenapplaus mal. Dankeschön. Gut. Ein bisschen zum Entspannen jetzt. Nicht ganz so lustiger Witz, aber vielleicht zum Schmunzeln reicht er. Was passiert, wenn man einen Specht und eine Brieftaube kreuzt? Man hat eine Taube, die, wenn sie einen Brief kommt, vorher anklopft. Sehr gut. Stefan, habe ich für dich vorbereitet. Kannst du jetzt nämlich richtig nachlegen. Da kann ich nachlegen. Ja, mal gucken. Was macht ein Lehrer im Gefängnis? Rechnet mit Brüchen. Sitzen bleiben. Oh. Gut. Nun gut. Der war flach. So, Marc, jetzt finaler Witz. So. Gib's uns. Der gute Paul kommt aus seiner Stammkneipe mitten in der Nacht, ruft sich ein Taxi, steigt ein und sagt, zum Kirchplatz bitte. Aber da sind wir doch schon, antwortet der Fahrer. Paul greift hinter sich, gibt dem Fahrer einen Geldschein und sagt, stimmt so, aber nächstes Mal fahren Sie bitte nicht so schnell. Sehr gut. Ja, sehr gut. Aus dem Leben. Aus dem Leben hat René nachts auch schon öfter erzählt. Ja, jetzt mein letzter Postwitz. sagt der Sohn zu seinem Vater, du Papa, wenn du mir 20 Euro gibst, dann sage ich dir, was der Postbote heute früh zu Mama gesagt hat. Der Vater holt das Portemonnaie raus, kramt ganz wild rum, drin rum, findet 20-Euro-Schein, drückt ihm an und sagt, sag, was hat er gesagt? Er hat gesagt, hier Frau Meier, schönen guten Morgen, Ihre Post. Da. Ja. Kenn ich, habe ich schon mal gehört, beim Podcast irgendwas ist doch immer. Das ist nicht ausgeschlossen, das stimmt wohl. Ja. Genau. Aber pass auf, den habt ihr garantiert noch nicht gehört. Chantal, kannst du mal bitte gucken, ob der Blinker funktioniert? Ja, warte, nein, doch, jetzt wieder. Nein. Okay. Geht nicht. Ja. Geht nicht. Genau, der Ostfriesenwitz. Bei den Ostfriesenwitz. Ja, sehr schön. Gut, den auch wieder mal gehört zu haben. Ja, ich bin durch. Kein Bonuswitz von mir. Ja, wir sind durch. Mensch, Marc, heute so diszipliniert, Mensch. Applaus für die tollen Witze. Nur reine Pflichterfüllung, ne? Ja. Dienst nach Vorschrift. Wir sind schon über die Zeit, Jungs. Ich habe die Sorge, dass wir jetzt ein bisschen in Straucheln geraten, weil wir haben etwas besprochen und das aber jetzt nicht vor der Sendung besprochen. Ach so? Der Podcast aus Berlin. Ja. Wir haben eine Frage fürs Publikum. Was haben wir? Wir wollten euch eigentlich, gut, dann, wenn Stefan und Marc sich nicht mehr erinnern, ich erzähle es euch, vielleicht machen wir es dann heute auch noch nicht. Eigentlich wollten wir euch eine tolle Frage über Berlin stellen. Ach so. Ein kleines Berlin-Rätsel. Und ihr habt zwei Wochen. Ich bin immer im Wochenrhythmus noch. Ihr habt zwei Wochen Zeit zu überlegen, wie die Antwort auf diese Frage ist. Ja, komm, ja. Dann mach das noch schnell. Aber dann ist Schluss. Dann hau raus. Wir hatten ja schon in der Vorplanung hatten wir ja schon ein paar Fragen rausgesucht, aber dann nimm doch einfach eine von denen. Die erste Wahl nehmen wir. Was war denn die erste Wahl? Gib mir mal ein Stichwort, ich habe es nämlich gerade nicht umschrieben. Turm. Richtig. Und zwar, in Berlin gibt es ja oder gab es eine Menge Grenztürme. Die sind, glaube ich, alle weg. Aber es gibt noch einen Turm, den man, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht und ein bisschen sucht, im Zentrum der Stadt findet. Und wenn ihr wisst, wo dieser DDR, original DDR-Grenzturm sich befindet, wahrscheinlich der letzte, den es noch gibt, dann nehmt Kontakt mit uns auf, ihr wisst ja wie. Und mal gucken, wer von euch der Berlin-Kenner ist und wer hier das Zeug zum Berlin-Guide hat. Genau. Wenn ihr es nicht wisst und gespannt seid, was die Antwort ist und dazu noch ein paar Hintergrundinfos haben wollt, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Genau. Und für die echten Fans von unserem Podcast können wir ja verraten, die Antwort war in den vergangenen 54 Folgen schon mal dabei. Oh. Da haben wir nicht schon mal drüber gesprochen. Ja, super. Na, sicher setzen sich jetzt alle hin und hören alle 54 Folgen durch. Schafft man das in 2 Wochen überhaupt? Muss man ja nicht. Man kann ja auch mal einfach durch Berlin laufen und die Augen aufhalten. Das Richtig. Ist schon ein besserer Tipp. Ich gebe einen Tipp, man muss dazu nicht mal an den Stadtrand von Berlin. Ihr könnt im Zentrum Berlins bleiben. Ja. Und mehr verraten wir jetzt aber nicht, weil sonst wird es zu einfach. Ist ja ein Turm, den sieht man ja auch von Weitem eventuell. Ja eben, genau. Ne? Da weiß man ja sofort, was gemeint ist. Ein DDR-Grenzturm. Ich würde es nochmal, nicht der Fernsehturm. Nicht der Fernsehturm, das ist kein Grenzturm. Ja. Der Fernsehturm. Der Alexanderturm ist es nicht. Größte Wachturm. Gut. Von allen. Ich glaube, bevor es hier noch chaotischer wird, sollten wir diese Sendung schleunigst beenden. Wir hoffen, es hat euch wieder mal richtig Spaß gemacht. Wir haben euch gut unterhalten können. Und wenn es so ist, dann sehen wir uns hoffentlich wieder oder hören uns wieder in 2 Wochen. Wenn es wieder heißt, irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin mit René, Marc und Stefan. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, sag zum Abschied leise endlich. Servus. Servus in Berlin. Auf Wiedersehen. Sag mal, jetzt habt ihr mir in meinen Gag gequatscht? Sag beim Abschied leise, endlich. Weiß nicht, was er meint. Versteht also, er nicht. Tschüss. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran. Und hier sind die Outtakes. Läuft. Bei mir läuft's. Meine Aufnahme läuft oben. Läuft hier alles. Das sieht gut aus. Das läuft ja. Folge 54. 54, ey. Man macht sich auch keine Vorstellung. So, na dann, würd ich mal Sachen tun. Hau rein ist Tango. Einer muss ja hier die Verantwortung tragen. Bluetooth und ausschalten, und mobile WLAN. Daten ausschalten. Handy ausschalten. Ich bin im Flugmodus. Na klar. Hallo? Aber ist dein Handy auch im Flugmodus? Ja, WLAN funktioniert ja auch im Flugmodus. Was? Nee, ist doch Quatsch, oder? Das ist Quatsch. Kann man machen. Probier's mal aus. Warum läuft eigentlich die Zeit schon? Ja, weil wir schon auf Sendung sind. Das ist alles schon Inhalt. Das ist ja Quatsch. Dann würde hier eine rote Lampe leuchten, wenn wir irgendwo auf Sendung wären. Mach's doch nicht so kompliziert, René. Postanschrift. Wer schreibt dann hier noch? Mein Briefkasten ist leer, da ist keine Fanpost drin. Können wir nicht mal einen ordentlichen Kontaktmöglichkeiten-Trailer abspielen? Einen ordentlichen? Machen wir doch. Nee, der ist vom Ton her total schlecht. Der ist. Den hast du immer gemacht. Also besser geht's nicht bei dir. Entschuldige, da ist man einmal nicht ganz bei der Sache. Einmal besoffen, ja. Und dann wird einem das hier gleich irgendwie so. Irgendwie jede Sendung hinterhergetragen. Sing doch selber mal was ein. Ja, war schön mit euch. Wie immer. Das waren wir auch ein Vergnügen. Schöne Sendung, ist noch ein bisschen was übrig geblieben fürs nächste Mal. Ist doch prima.